Eigentlich hatten sich die ukrainische Armee und die Moskau-treuen Milizen darauf verständigt, mit dem Schuljahrsbeginn vor 2 Wochen alle Waffen niederzulegen. Und im Prinzip gilt ja schon seit Inkrafttreten des Minsker Abkommens vor 1,5 Jahren eine Feuerpause. Doch bislang haben sich alle Verabredungen früher oder später als brüchig erwiesen. Die ukrainische Armee wirft den von Russland unterstützten Rebellen vor, Soldaten verletzt und getötet zu haben. Die Rebellen berichten umgekehrt, auf ihrer Seite habe es durch ukrainischen Beschuss Tote gegeben. Der deutsche Außenminister Steinmeier, der morgen in die Ukraine reist, sieht jetzt dennoch die Chance auf eine Waffenruhe, die tatsächlich eingehalten wird. Zusammen mit seinem französischen Kollegen Ayrault will er mit der Führung in Kiew sprechen. Offenbar soll auch ein neuer Vierergipfel der Präsidenten aus der Ukraine, aus Russland und Frankreich mit Bundeskanzlerin Merkel vorbereitet werden. Dass neue Bewegung in die Ukraine-Verhandlungen kommen könnte, darauf deutet der in dieser Form seltene Auftritt eines Separatistenvertreters im russischen Staatsfernsehen hin. Er sagte, seine Kämpfer würden ab morgen Nacht einseitig das Feuer einstellen. Sonst waren Feuerpausen meist von der gemeinsamen Verhandlungsgruppe, der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe, angekündigt worden.